Geh. Links und rechts. Richtig liegen. Reden und lieben. Rote Lampen. Eine lange Reise. Ein lautes Radio. Großes Glück. Ein Zungenbrecher. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.